Straße muss ich gehen, die besseren sind gegangen, so will ich ohne Bangen mein nahes Ende sehen. Und soll die Nacht des Todes mich in kurzem schon eilen, bevor ich nicht vollendet hab die letzten Liederzeit.